Rainer und die Rundfunklizenz. Ein Double Feature, das der Vollständigkeit halber einen alten Text und einen brandaktuellen zusammenfasst. Teil 1 vom 25.06.2018. Der Juni neigt sich dem Ende zu und die Qualitätsoffensive beginnt. Rainerle nimmt den neuen Dragon Monday im Stehen auf. Damit ihm das alte Fuck Hell Shirt noch passt, musste er zwischenzeitlich die Ärmel abreißen, denn die schwabbeligen Fettflügel lassen sich da beim besten Willen nicht mehr hineinzwingen. Rainer freute sich womöglich einfach, wie derbe sein Bizeps gewachsen ist. Und es geschehen weitere Zeichen und Wunder. Unser dicker, fetter Pfannkuchen ist mal zu seinem Briefkasten gemeldet, hat einen darin enthaltenen Umschlag geöffnet und einen Brief von der BILM gefunden. Die heißt eigentlich BLM, aber das Logo enthält eine stilisierte Bayernraute, die der Leselord als I halt mitliest. Aber Fakt ist, dass unser Prallo ja sowieso schon wusste, dass er diesen Brief erhalten wird. Wir erinnern uns, wenn Rainer Fakt ist das sagt, bedeutet das so viel wie faustdick gelogen ist das, und zwar jedes Mal und verlässlich. Unser Prallo hat sich also um nichts gekümmert, von nichts gewusst, wurde vom Leben mal wieder hart überrascht und müht sich jetzt um Schadensbegrenzung, indem er faustdicke Lügen erzählt. Mit anderen Streamern habe er sich schon ausgetauscht. Aber ja, das klingt sehr plausibel, weil Rainerle ja selbst auf der unter dem Namen Junau firmierenden Abraumhalde des deutschen Internets ungefähr die Beliebtheit einer Steuerprüfung mit einhergehender Wurzelbehandlung genießt. Und natürlich haben ihn die dort in Erscheinung tretenden Fachkräfte für Sprachmisshandlung und Substanzmissbrauch mit Sicherheit sehr fundierte Sachkenntnisse vermitteln können. Ende letzter Woche will Rainer das Schreiben erhalten haben. An seiner Behandlung der Infografik lässt sich leicht ermitteln, dass es ihm seitdem immerhin gelungen ist, die ersten beiden Sprechblasen zu entziffern und sogar die dritte in Angriff zu nehmen. Da ist aber über den ersten Satz noch nicht herausgekommen. Trotzdem allerhöchste Zeit, händeringend und Arme fuchtelnd zu versichern, dass der Qualemann natürlich keine Rundfunklizenz benötigt. Weil er ja nicht regelmäßig streamt, das hat er sogar extra so gemacht. Landesrundfunkanstalt Etzadler von einem Sonderschüler vorgeführt. Blöd kann man auch sein. Es stellt sich allerdings die Frage, warum Rainerle diesen Sachverhalt eigentlich nicht dem bemitleidenswerten Sachbearbeiter am anderen Ende der angegebenen Hotline verklickert, sondern stattdessen seinem Dragon Monday Publikum. Eine Erklärung liegt in der Platzierung der Telefonnummer begründet. Die steht nämlich ganz unten am Ende des doppelseitigen Infoblatts. Da könnte sie genauso gut auf der dunklen Seite des Mondes eingraviert stehen. Rainerle wird sie niemals zur Kenntnis nehmen. So weit liest er den Wisch einfach nicht. Weil er es nicht kann. Weil er eben einfach gar nichts kann, der haltlose, domme Knallkopf. Eine weitere Erklärung. Der heutige Dragon Monday ist ein Hilferuf. Barrenspender, große YouTuber und Junauer, sie alle verfolgen ja atemlos jeden einzelnen Dragon Monday. Das weiß unser Rainerle doch genau. Und die sollen sich bitte umgehend mit ihm in Verbindung setzen und ihm aus der Patsche helfen. Bitte meldet euch und sagt ihm, dass er wirklich keine Lizenz benötigt. Wenn Rainerle tatsächlich die angegebene Nummer wählen und seinen Fall schildern würde, liefe er ja Gefahr, ganz was anderes erklärt zu bekommen. Und davor hat unser Knallkopf natürlich einen Heidenbammel. Das wäre eine Neuauflage der Kasper im Polo beim Posterverkauf. Mit den vermeintlichen Vertretern irgendwelcher bürokratischer Behörden konfrontiert, reagiert unser Knallkopf sofort mit panischer Beflissenheit und unterbricht lieber den florierenden Verkauf, weil der Quittungsblock leer ist, statt den Konflikt mit einer Obrigkeit zu provozieren, die im Spatzenhirn unseres Organisationslords nahezu kafkaeske Züge angenommen hat. Rainerle weiß genau, dass er sich einen Scheißdreck um irgendwelche Auflagen, Genehmigungen, Formulare oder was es sei kümmert oder je gekümmert hat. Ganz einfach, weil er es nicht kann, weil er eben einfach gar nichts kann, der haltlose, dumme Knallkopf. Ein Teil von ihm rechnet jederzeit damit, dass der lange Arm des Gesetzes plötzlich zupackt und ihn zerquetscht, ohne dass er je auch nur die geringste Ahnung hätte, wie und warum. Unser erzblöder Qualemann kann den Alltag eines normalen Erwachsenen immer nur gerade eben so bewerkstelligen. Schon die geringsten Schwierigkeiten werfen ihn immer schier aus der Bahn. Man stelle sich den Kapitän eines Schiffes vor, dem jemand gezeigt hat, wie man den Hebel vom Maschinentelegrafen und das Steuerrad bewegt und der von sonst nichts eine Ahnung hat. All die vielen Anzeigen und Blinklichter warnen ihn möglicherweise vor irgendwas und fordern ihn zu irgendwelchen Handlungen auf. Er ist schlicht und schier zu blöde, es zu bemerken und auch zu blöde, die entsprechenden Handlungen zu verrichten, weil er es nicht kann, weil er eben einfach gar nichts kann, der haltlose, dumme Knallkopf. Natürlich treffen die in der Infografik genannten Kriterien auf Rainerles Livestreams in einem Ausmaß zu, das einem zuständigen Sachbearbeiter die Möglichkeit einräumt, unseren Suppengmobu zum Kauf einer Lizenz zu verdonnern und ihm eine Ordnungsstrafe neizuschmaßen, wenn er es nicht tut. Dafür sind die Richtlinien doch da. Das ist Geldmacherei. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben keinen Bock darauf, dass irgendwelche Querpfeifer in diesem verdammten Internet nicht nur ihr eigenes Programm abziehen, sondern darüber hinaus auch noch dicke Kohle machen damit. Da wollen die wenigstens ein Backschisch ab davon. Kann gut sein, dass Reinerle als Junau-Partner auf der Liste möglicher Melkkühe steht. Müsste er da mal anrufen und auf den Busch fühlen. Macht er natürlich nicht. Weil er Schiss hat, der arme, domme Knallkopf. Teil 2 vom 1. Februar 2019. Bumsti hat richtig Scheiße am Arsch. Kaum hatte der dicke fette Pfannkuchen seine kryptische Kurznachricht rausgetan, des Inhalts, dass er bis auf Weiteres davon absehen muss, Momentaufnahmen seines verpfuschten Lebens ins Weltnetz zu übertragen und dafür Barne einzuheimsen, ging auch schon das Spekulieren darüber los, was ihn wohl daran hindert, sich weiterhin für Hartgeld zum Gespött der Leute zu machen. Mit Sicherheit ausschließen ließ sich zunächst nur, dass er womöglich urplötzlich zur Vernunft gekommen sein könnte. Aber ein Krankenhausaufenthalt kann's auch nicht sein. Strom ist auch noch da, die Bambusleitung tröpfelt ebenfalls noch und auch Bumstis Anwesenheit auf dem vermaledeiten Schlackenberg schlimmsten menschlichen Versagens namens Junau wurde kein längst überfälliges Ende gesetzt. Tschä, dann muss es wohl doch die leidige Rundfunklizenz sein. Dieses kleine Problemchen, das der Arschprallo durch Ignorieren zu erledigen suchte und das nun, spät aber doch, erneut das hässliche Haupt erhoben hat. Ob es tatsächlich Bumsti selbst war, der die begehrte Lizenz zwar beantragt, aber nicht bekommen, oder ob wirklich irgendein fleißiger Zinker von Nächstenliebe übermannt den Antrag für den Leselord ausgefüllt und abgeschickt hat, lässt sich freilich nicht mehr mit Sicherheit eruieren. Was dafür spricht, dass der Qualsack selber der Antragsteller war, ist natürlich zunächst die Tatsache, dass er behauptet, es nicht zu sein, die dicke, domme Lügenwurst. Wir erinnern uns. Wahrheit ist immer das Gegenteil von dem, was Bumsti behauptet. Dafür spricht außerdem, dass der domme Wurstbommel ein ganz fürchterlicher A dabei ist. Weil Onkel Gronk und irgendwelche anderen Pfeifendeckel, die sich nicht schämen, für ihr mit Kinderspielen verdaddeltes Leben das Taschengeld minderbemittelter Mittelstufenschüler abzuschnorren, weil solche verkrachten Taugenichtse und Tagediebe Bumstis erklärte Vorbilder sind und alle so eine Rundfunklizenz haben. Ei, da muss der Bumsti natürlich auch eine haben. Rundfunklizenz als Mitgliedsausweis in der Gilde der Barrenbettler. Du kriegst die Tür nicht zu. Aber bescheuert genug wäre es, um Sinn zu ergeben und golden zu leuchten in Bumstis armem, dommem Knallkorn. Gegen seinen eigenen Antrag spricht eigentlich nur die Tatsache, dass eine solche Lizenz ordentlich Kohlen kosten würde, die unser pleite Prallo natürlich nicht hat. Denn seinem Hustle-Castle wachsen ja neue Fenster und Türme nicht von allein. Da muss er schon ein wenig investieren. Und das geht natürlich vor. Ach ja. Und schlicht und schier zu blöde, den erforderlichen Antrag fehlerfrei auszufüllen, wäre er natürlich auch, der arme, domme Knallkorn. Aber vielleicht zeichnen ja auch nur solche erwartbaren Formfehler dafür verantwortlich, dass nun ein Schreiben ins Albtraumhaus geflattert kam, mit der Aufforderung, die Live-Übertragung seines erbärmlichen Restlebens gefälligst zu unterlassen, und zwar flotto. Der dumme Suppengumbo hat natürlich nach gutem altem Rauch nichts Besseres zu tun, als den Erhalt dieses Schreibens sofort zu bestätigen, indem er steif und fest behauptet, keine solche Unterlassung erhalten zu haben. Und die bösen Hater sollen gefälligst aufhören, zu forschen und zu bohren und ihn in Ruhe lassen und lieber seine tollen Lieder loben. Dieser Stand der Dinge reicht aus, um den asseligen Kiwi-Cop auf den Plan zu rufen, der umgehend und mit nur schlecht verhohlener Schadenfreude vermeldet, der Qualemann dürfe nun nimmermehr streamen und werde demnächst verhungern. Alles ganz seriöse Berichterstattung, Leute. Dass dieser selbsterklärte Flaneur des Boulevard längst auf allen Vieren durch die Gosse wartet und dort die Scheiße nach unverdauten Maiskörnern absucht, um davon sein kärgliches Auskommen zu fristen, konnte indes selbst dem Suppengummo vom Schauerberg nicht verborgen bleiben. Und dementsprechend ausfallend und wutschnaubend war seine Reaktion darauf, den glatzen Gimli schon wieder dabei zu ertappen, den Finger in seinen Ogerarsch zu bohren, in der irrigen Annahme, der sei die Nase und das so Sitte. Fairerweise gehört hier jedoch dazu gesagt, dass der Kiwi-Cop einfach nur als Blitzableiter herhalten musste. Bumsti ist nicht wirklich bös auf ihn. Er ist einfach nur bös deswegen, dass die Hater sich nicht haben täuschen lassen und den tatsächlichen Grund für das Ende der Junau-Karriere so schnell und sicher herausgefunden haben obwohl Bumsti sie doch so clever getäuscht und an der Nase herumgeführt hat. In diesem heiligen Zorn darüber, dass sein Publikum einfach nicht und nicht noch dümmer sein will als er selbst, verspürt der Suppengmubu den durch nichts zu bezähmenden Drang, eben diesem Publikum entgegenzutreten und es zusammenzustauchen, dafür, dass es sich nicht belügen und ihm nicht die Illusion lässt, ein erfolgreicher Internetstar zu sein. Wenn der Kiwi-Cop nun schon so tun muss, als sei unser Qualemann eine Berühmtheit, über deren Leben man ernsthaft oder gar anspruchsvoll Bericht erstatten sollte und könnte, dann soll er doch bitte auch gleich den Lobhudler machen und das Loblied des Drachen anstimmen. Und alle anderen gefälligst auch. Die sollen bitte Bumstis Songs feiern und ihn ansonsten in Ruhe lassen. Daran erkennt er Fans. Alle anderen sind Hater und sollten sich jetzt warm anziehen, denn seine Lordschaft vom Schauerberg hat mal wieder den ungeschlachten Schweinerüssel gestrichen voll und wird die Schale seines heiligen Zorns über die unbotmäßigen Frechdachse ausgießen, die sich da erdreisten, schlauer zu sein, als der Lord erlaubt. Mal wieder. Unglücklicherweise hat gerade irgendein Spaßvogel ihm den Zugang zu seinem YouTube-Konto verbarrikadiert, sodass dem Suppengupmo nichts anderes bleibt, als einen Blog-Eintrag rauszutun, der nur in zwei Halbsätzen von seinem Juno-Verbot handelt, aber sich in den altbekannten Satztrümmern und Sprechblasen verläuft. Mal wieder. Der Schanzack hat wohl unterdessen vergessen, dass er auf seinem Blog keine Mitleidsbarne einheimsen kann und muss deshalb mal wieder die Lügen von der Unbesiegtheit und der Stahlhärte seines Gemüts absondern, an dem aller Hate abprallt, worauf er natürlich mächtig stolz ist. Es sind all die altbekannten, faustdicken Lügen, abgegriffen und verranzt wie das Schanzenmobiliar, die da einmal mehr in die Bresche springen müssen und aufmarschieren für den Arschlord, bis der nach stundenlangem Geschreibsel wieder halbwegs hergestellt ist und zurückgefunden hat in das Selbstbild des völlig zu Unrecht verkannten und verschmähten Wohltäters, der doch nur das Gute wollte. Bemerkenswert ist eigentlich nur, dass dem Speckbeppo beim Verfassen dieses Wirrsinns die Adressaten ziemlich durcheinander gehen. Eigentlich richtet er sich ja mal wieder mit dem ihm eigenen Verhandlungsgeschick an seine Hater. Zitat: Was habt ihr mir alles angetan? Zitat Ende. Aber in seinem armen, dommen Knallkopf gerät im Laufe seines Sermons mal wieder alles durcheinander. Und immer häufiger ist mit ihr dann eine zweite Gruppe gemeint, die mit den Hatern nichts mehr zu tun hat. Zitat: Über jemanden zu lachen, der 5 Jahre oder länger von Hunderten oder Tausenden täglich fertig gemacht wird, ist was anderes. Findet ihr nicht? Zitat Ende. Stattdessen wird diese Gruppe aufgefordert, Zitat, das Ganze zu beenden oder dem Ganzen einen Schubs in die richtige Richtung zu geben, Zitat Ende. Oder gleich der Arschpauke, die hier aus dem letzten Loch pfeifend furzt, ein Seil zuzuwerfen. Es hat den deutlichen Anschein, als wende Bumsti sich hier an eine Gruppe besonders verlogener Zeitgenossen, die ihn zwar ebenso wenig leiden kann wie sonst irgendwer, ihn aber in dem Glauben lässt, das sei anders. Wir erinnern uns, der Kiwi-Cop war der Anlass für diesen Blog-Eintrag, und der steht stellvertretend für diese zweite Gruppe, von der unser Prallsack sich die inzwischen so dringend gewordene Hilfe immer noch erhofft, der arme, dumme Knallkopf. Dass er sie zu erringen versucht, indem er diese Gruppe abwechselnd flehend beschwört und flammend beleidigt, hat halt mit seinem schon sehr beschränkten Einsichtsvermögen zu tun. Wie beschränkt das wirklich ist, lässt sich leider und überdeutlich an der traurigen Tatsache ablesen, dass der arme, dumme Knallkopf sich immer noch für einen tollen Kerl hält und immer noch auf Schonung und Mitleid von irgendeiner Seite hofft. Leider nein, leider gar nicht, du Madenmann, du Flatschkuchen, du Kuhfladen in Arschgestalt, jetzt geht es zu Ende, und zwar mit Karacho. 3 Tage nach diesem Erguss ist er wieder da, trotz Verbots, schnaufend und jeder Zoll verletzter Stolz, die Schultern hängend, die Augen rot, das Vogelnest oben auf dem Schwell ist ganz zerrauft und glänzend von Wurstfett, das die Fingerchen beim Zerraufen dort gelassen haben, ein Häufchen Elend, ein Riesenhaufen ekler Arschhaftigkeit, und verkündet den letzten Stream aller Zeiten. Rollo aller, es wäre zu und zu schön, wenn er nur einmal, nur dieses eine Mal nicht gelogen hat. Wenigstens wird der Spuk nicht lange dauern. Immerhin sendet Radio Rainer ja nun quasi als Piratensender. Und scheitert erstmal krachend an der Aufgabe, einen simplen Sachverhalt in wenigen Worten verständlich zu erklären. Er kapiert ja selber von vornherein nicht, was er da eigentlich erklären will, der arme, dumme Knallkopf. Die letzte Regung, die noch verbleibt, ist natürlich die Selbstherrlichkeit, die Eitelkeit, der gottverdammte Stolz. Eine richtige Anwaltskanzlei hat ein Video über ihn gemacht. Man hat ihn erwähnt, er ist wichtig. Und gleich werden tausende von Leuten ihm zusehen. Dessen ist er gewiss. Der arme, dumme Knallkopf. Aber es hilft ja nichts. Das fatale Schreiben liegt da. Er muss es nun zugeben, Zitat, weil es viele von euch mittlerweile schon mitgekriegt haben, Zitat Ende. Heißt auf Deutsch, länger leugnen ist eh zwecklos. Dann kann er auch vorpreschen ins Selbstmitleid, in den gekränkten Stolz des völlig zu Unrecht beschuldigten Edelings, der ganz allein gegen den Rest der bösen Welt angeht. Die miesen Winkeladvokaten haben zwar ein Video über ihn gemacht, wollen ihn aber nicht vertreten. Als nächstes ist die Mär von dem falschen Antrag fällig. Wobei sich schon bemerken lässt, dass bei Erwähnung des Rätsels um den verschwundenen Schriftverkehr die glitzernden Schweinsäugler nach guter alter Sitte in die linke obere Zimmerecke wandern. Und in dieser ohnehin schon angespannten Situation muss Bumsti sich noch dem größten aller Hater stellen. Dem Scheusal, das ihn schon in der Schule jeden Tag gemobbt hat. Dieser Erzfeind seines Lebens, der ihm alles schwer macht und schier keine Gnade kennt. Das Lesen. Lesen macht ihn fertig. Lesen ist ein Arschloch. Und auch diesmal scheitert Bumsti nach nicht mal einem Satz und gerät darüber in solche bockige Verstocktheit, dass er anfängt zu heulen wie ein kleines, hässliches Mädchen. Schnaufend und schnüffelnd buchstabiert er dann mühsam sein Todesurteil heraus. Nur um sich dann darüber aufzuregen, dass sein Name darauf falsch geschrieben wurde. Man kann es sich alles nicht mehr ausdenken. Hot verdomme! Es dauert wirklich einige Zeit, bis sein Spatzenhirn die Tragweite des Schiedsspruchs fertig gerendert hat. Aus und vorbei. Aus ist's mit dem süßen Leben als Barnebettler. Aus und vorbei damit, die Abrissbirne von Arsch jeden Tag in die Sofatrümmer zu pfeffern und für ein Stündlein die letzten hartnäckigen Lackaffen, die noch immer nicht den Weg zu den Restreamern gefunden haben, nölend zusammenzufalten. Aus und vorbei freilich auch damit, für diese Ungezogenheit den Geldwert zweier Minijobs pro Monat ganz ohne echte Arbeit einzufahren. Das bringt ihn zum Heulen. Sonst nichts. Und zu der schon völlig haltlosen Anklage, man habe, Zitat, sein Leben zerstört, Zitat Ende. Rollo aller, man kann es sich echt nicht ausdenken. Da sitzt ein 29-jähriger fetter Faulpelz im letzten bewohnbaren Zimmer seines geerbten Anwesens und bricht in Tränen aus, weil er sich fortan selbst und eigenverantwortlich um seinen Lebensunterhalt kümmern soll. Ganz genau so wie all die anderen normalen Menschen, zu denen er immer gezählt werden wollte. Aber halt, die normalen Menschen müssen ja deshalb arbeiten, weil sie sich keine Existenz als unbezähmbarer Online-Bettler aus dem Nichts erschaffen haben. So wie der Schanzenlord, dem freilich einfach alles, was er jemals hatte, einfach in den fetten, mit Hilfsärschen überwucherten Schoß gefallen ist. Der deshalb nie dankbar war, sondern immer dachte, das stehe ihm einfach alles zu. Und der es sich seither eigentlich nur zur Aufgabe gemacht hat, das alles zu verramponieren, zu verasen, kaputt zu machen und dabei jeden Menschen, der ihm zu nahe kommt, rettungslos gegen sich aufzubringen. Aber er kapiert es nicht. Wer ja noch nie irgendwas kapiert hat, der arme, hageldomme Knallkopf. Das ist das Einzige, was er wirklich und mit Konsequenz aus seinem Leben herausgeschnitten hat. Irgendeiner Verpflichtung nachkommen zu müssen. Das ist alles, was er aus dem Nichts erschaffen hat. Absolute Konsequenzlosigkeit. Ein Leben aus Müßiggang und Unmaß, ungetrübt von jeder Kontrolle. Und um dieses süße Leben vergießt er jetzt Rotz und Wasser, dass es nur so eine Freude ist. Denn dass er jetzt wird knien müssen und Demut zeigen und vermutlich zu diversen Behörden watscheln und Briefe und Formulare und Anträge lesen, lesen, lesen, das dämmert gerade selbst seinem vernagelten Spatzenhirn. Und während er sich noch auf den letzten Gipfel des süßen Selbstmitleids emporschwingt, wo freilich auch kein Dank an all die Barneschmeißer warten würde, sondern nur neue, haltlose Beschuldigungen und Selbstbeweihräucherungen, hat die Bambusleitung ein Einsehen und macht der erbärmlichen Schmonzette ein jähes Ende. Pixelbrei, Streamabbruch. Zack, das war's. Ach was, pappalapapp. Ein Abschied für immer war das sicher nicht. Man darf schon gespannt sein, welchen Schabernack der Speckbeppo als nächstes aushecken wird in seinem armen, dommen Knallkopf. Sicher ist eigentlich nur eins. Arbeit wird er sich keine suchen, der faule Klüterprallo. Das hat er selbst schon gesagt. Und diesmal darf man ihm Glauben schenken, dem Schandsack, der Arschmade der Erzfaulen. Rotverdumme!